Rasul sallam sagt Folgendes, damit wir erstmal den Hadith nehmen und dann fangen wir damit an. Sagte Rasul sallam, keine haben in der Wiege gesprochen, außer drei. Ja? Außer drei Babys, die gerade mal geboren sind, hat keiner gesprochen in der Wiege, außer diese drei. Der Sohn Marias, Allahs Segen und Friede auf ihn, Isa ibn Maryam, Sahib Juraij, also das Baby in der Geschichte von Juraij, die wir heute nehmen, und ein Kind, von dem gleich wir erzählen. Sie sagten, ja Rasulallah, wer ist Juraij? Sagte, Juraij ist ein frommer Diener, der im Volke Israels zu dieser Zeit gelebt hat. Juraij war ein Händler, hat mit der Religion noch gar nicht viel zu tun, war ein Händler. Kauft Ware, verkauft, mal gewinnt er, mal verliert er. Irgendwann hat er die Nase voll davon und suchte eine Tijara, einen Handel, das keinen Verlust bringt. Als wollte er sagen, was Allah gesagt hat. O ihr diejenigen, die Iman habt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, dass euch ein Gewinn bringt, ein Gewinn ohne Verlust. Verinnerlicht den Iman an Allah und seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also hatte sich so eine Gebetsstätte gebaut, ein bisschen höher vom Boden, und hat jeden Tag dort Allah angebetet. Eines Tages kommt seine Mutter und ruft ihn. Du Juraij, antworte mir. Und Rasul sallam, wie Abu Huraira erzählt, als würde ich den Propheten Muhammad sallam sehen, wie er seine Hand auf seine Stirn tut, wie Juraij gemacht hat, um sich von der Sonne zu decken. Sagte, du Juraij, antworte mir. Er ist am Beten. Sagte, oh Allah, mein Gebet oder meine Mutter? Hatte seine Mutter nicht geantwortet, hat sich für sein Gebet entschieden. Die Mutter ist weggegangen. Am nächsten Tag, Juraij ist am Beten, ein frommer Diener. Hatte keine andere Arbeit außer dieses Beten. Du Juraij, antworte mir. Juraij, oh Allah, mein Gebet oder meine Mutter? Hatte sein Gebet gewählt. Am dritten Tag noch einmal sagt seine Mutter, du Juraij, antworte mir. Du mein Sohn, oh Allah, mein Gebet oder meine Mutter, hat sich für sein Gebet entschieden. Dann sagte seine Mutter, oh Allah, lass ihn nicht sterben, bevor er die Gesichter der Prostituierten sieht. Während die Leute in der Stadt sitzen, reden die über Juraij. Oh, Juraij, was für ein frommer Diener, was für ein rechtschaffender Mensch. Er ist enthaltsam, der hat mit den Leuten nichts zu tun. Seine Zunge nur Zikr von Allah. Eine Frau. Und der Hadith bei Muslim sagt, يُضْرَبُ بِجَمَالِهَا الْمَثَلِ. Die war so schön, wenn man über Schönheit gesprochen hat, hat man immer diese Frau erwähnt. Aber sie war eine Frau, die keine Grenzen hatte. Hat sie gehört, was die Männer sprechen? Sagte sie, wollt ihr, dass ich ihn für euch verführe? Sagen sie, schaffst du es? Ich schaff das schon. Geht sie zu ihm, während er betet, hat sich schön angezogen, geht dahin, vor ihm und er am Beten. Er hat nicht mal einmal zu ihr geguckt. Geht sie runter, unten, in dem Schatten seiner Gebetsstätte, saß immer ein Hirte. Der hat immer so eine Runde gemacht mit seinen, und dann hat er sich immer da in den Schatten gesetzt. Hat sie mit ihm die Fahisha gemacht, also mit ihm geschlafen, ist schwanger geworden. Als sie das Kind auf die Welt gebracht hat, kam sie mit dem Kind auf der Hand. Von wem ist das Kind? Von Juraij. Bitte? Juraij al-Abid, der fromme Diener? Das kann doch nicht sein. Ja, ist von ihm. Sind die da hingegangen? Haben sie angefangen, seine Gebetsstätte kaputt zu machen? Er ist runtergegangen. Was ist los? Gesagt, du Schlimmer, du Unzuchttreibender. Haben sie ihn geschlagen, angekettet, in die Stadt gebracht, um ihn zu töten dort. Als sie ihn gebracht haben, auf dem Weg waren Prostituierte auf der Straße. Er hat sie gesehen, fing an zu lächeln. Sagte Juraij, bist du verrückt geworden? Was lächelst du? Sagte, der Fluch meiner Mutter hat mich erreicht. Er geht weiter in der Stadt, sagte, bitte, könnt ihr mir Wasser bringen? Ich möchte nur Wudu machen und zwei Rakat beten. Subhanallah, willst du beten? Ja. Hatte zwei Rakat gebetet. Wo ist das Kind? Was will er von dem Kind? Bitte, ich will nur das Kind. Hat das Kind hochgehoben. Sagte, wer ist dein Vater? Sagte der Hirte. Das Kind ist gerade mal 3, 4 Tage alt. Die Leute, was? Der Hirte, wir haben dir Unrecht getan. Umarmt, geküsst, Entschuldigung. Sollen wir deine Gebetsstätte aus Gold bauen? Nein. Aus Silber bauen? Nein. bringt sie, stellt sie her, wie sie war, aus Ton. Das ist Jureidj. Der dritte in der Gruppe, der in der Wiege gesprochen hat, nur mal kurz seine Geschichte erzählen. Rasul Sallam sagt, während eine Frau vor der Tür sitzt, ihr Kind am Stillen, ging ein Mann vorbei mit seinem Pferd. Junges Pferd, der Mann sah richtig reich aus. Ha? Sagt die Mutter, oh Allah, mach, dass mein Sohn wie dieser wird. Das Kind verlässt die Brust seiner Mutter, dreht sich um zu dem Mann und sagt, oh Allah, bewahre mich, wie dieser Mann zu werden. Wie dies. Und kehrt zurück zu der Brust seiner Mutter und ein paar Minuten später kommen sie mit einer Frau, mit so einem kleinen Mädchen und schlagen sie, treten sie. Du hast geklaut, du hast Unzucht getrieben. Und sie sagt, Allah ist mein Genüge, auf ihn vertraue ich. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jetzt sagt die Mutter, oh Allah, bewahre meinen Sohn, wie diese Frau zu werden. Das Kind wieder verlässt die Brust seiner Mutter, dreht sich zu den Leuten, also zu diesen, wo die schlagen, sagt, oh Allah, mach, dass ich wie dieses Mädchen bin. Sagt seine Mutter, Halqa, mögst du Schmerzen in deinem Hals bekommen? Ich sag dir, wie dieser reiche Mann und du willst wie diese Frau sein? Sagt der Mutter, dieser Mann ist ein Tyrann, ein übler Kerl. Und dieses Mädchen, die ist zu Unrecht beschuldigt worden. Das ist die Geschichte. Wir wollen uns heute mit der Geschichte von Jureidj beschäftigen, damit wir die Lehren daraus ziehen. Die erste Lehre, die wir aus dieser Geschichte rausziehen, der Unterschied zwischen der Ibadah eines Menschen, der Wissen hat, und einer, der kein Wissen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Außer diejenigen, die Wissen haben, fürchtet keiner Allah. Weil durch das Wissen, was er hat, fürchtet er Allah. Seine Ibadah, die hat nur. Diese zwei Rak'at, die er betet, die wiegen 1000 Rak'at von dem, was wir heute beten. Wissen. Und Rasul sallallahu Al Hadith bei Muslim über Juwairia, was ich gerade berichtet habe, aber nehmen wir den ein bisschen kurz auseinander. Sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, Juwairia steht morgens auf und betet im Fajr. Stopp. Juwairia, was ist das, eine Frau? Ja, eine Frau. Sie steht im Fajr auf? Ja, sie steht auf. Allahu Akbar. Stehen unsere Schwestern auf? Nein, warte. Stehen erstmal unsere Männer auf, um Fajr zu beten? Oder lass mich kuschelig unter meiner Decke bleiben. Ha? Bist du ein Mann, wenn der Wecker klingelt, dass du sagst, ich stehe auf, ich gehe beten? Oder lass mich erstmal schlafen und ich tue den Wecker auf 11 Uhr und 12 Uhr. Kannst du? Juwairia ist eine Frau. Sie ist aufgestanden, um zu beten in Fajr. Rasul Sallam sah sie morgens, ging für 3 Stunden weg, kam zurück, sah Juwairia immer noch sitzen. Immer noch. Sagte, ich habe nach dir, nachdem ich weggegangen bin, Worte gesagt, wenn wir die wiegen würden, ha? Sie würden das, was du gemacht hast, in diesen 3 Stunden überwiegen. La ilaha illallah. Was hast du, ja Rasulallah, gesagt? Dass die 3 Stunden durch ein paar Worte überwogen wurden. Hat er gesagt, ich habe gesagt nach dir, Subhanallah wa bihamdi. Gepriesen sei Allah, ihm gebührt alles Dank. Adada khalqi, in der Anzahl seiner Schöpfung. وَرِضَى نَفْسِهِ, alles, was ihm zufriedenstellt. وَزِنَةَ عَرْشِهِ, das Gewicht seines Throns. Und wir haben gerade gesagt, dass den Thron 8 Engel tragen. Wo haben wir den Beweis, in welcher Sura? Surat al-Haq. Und wir haben gesagt, dass einer von diesen zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter eine Reise von was? 70 Jahre. Allahu Akbar. Und die Anzahl seiner Worte. Die Anzahl seiner Worte. Ich will dir nur kurz sagen, was die Anzahl seiner Worte angeht, subhanallah. So. Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesbezüglich in Sura 18, Vers 109. Sprich, wenn das Meer. Allah gibt dir ein Beispiel. Und ein Beispiel ist immer im Koran gegeben, damit du die Sache besser verstehst. Deshalb, die Sahaba haben gesagt, wenn Allah ein Beispiel gibt und ich verstehe das nicht, weine ich. Weil ich so dumm bin, dass ich das nicht verstehe. Die Beispiele dienen wofür? Allah subhanahu wa ta'ala, darabballahu methalan, sagt, Allah hat ein Beispiel gegeben. Warum? Damit du die Sache besser verstehst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, sprich du, ja Muhammad, zu ihnen. Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Allahu Akbar. In einer anderen Sura, in Surat Luqman, das ist Sura 31, Vers 27, sagt Allah folgendes. Und wenn auch das, was auf der Erde an Bäumen gibt, alles, Schreibrohre wären, und das gesamte Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschub, also Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen. Das ist nur dazu. Guck mal, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, das ist der Unterschied zwischen jemand, der betet Allah subhanahu wa ta'ala und weiß wie, und jemand, der hat kein. Heute kommt zu, er betet. Ja, geerbt. Er hat seinen Vater so gesehen, er hat seine Mutter so gesehen, also hat er geerbt. Was machst du, Tasbih? Er hat das geerbt. Weiß er, woher das kommt? Weiß er nicht. Das ist genauso wie gerade die Junge argumentiert. Ich bin Hanafit, ich habe es so gelernt. Du solltest aber nicht das so lernen. Du solltest nachforschen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, und so solltest du beten. Deshalb Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt in al-Bukhari, Hadith Malik ibn Huwairith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet, wie ich gebetet habe. Ein Befehl. Also, das Erste, was wir lernen, ist der Unterschied zwischen der Ibadah von jemandem, der Wissen hat, und jemandem, der kein Wissen hat. Guck mal, jemand, der Wissen hat über Allah. Ich gebe dir ein Beispiel. Er kennt die Eigenschaft von Allah. Er weiß den Tawhid, Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma und Sifat. Er kennt die Namen Allah subhanahu wa ta'ala auswendig, und er weiß, was sie bedeuten. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Er weiß diese Namen. Wenn er sagt Ar-Rahman, er weiß ganz genau, was das bedeutet. Und er kommt jetzt beten und sagt Allahu Akbar. Was für ein Unterschied das ist zu jemand, der kommt, er weiß gar nichts. Weder was Allahu Akbar bedeutet, weder. Einfach Allahu Akbar, weil die anderen Allahu Akbar gesagt haben. Er geht runter, weil die Leute runtergegangen sind. Seine Stirn ist auf dem Boden und er sagt Subhana Rabbil A'la, nur weil die anderen das gesagt haben. Aber der eine sagt Subhana Rabbil A'la. Er weiß, dass er das kleinste Geschöpf auf dieser Erde ist und Allah der Erhabene ist. Das ist der Unterschied. Das ist, was wir lernen. Die zweite Lehre, die wir lernen, Taqdimu al-Fard ala al-Nafila. Pflicht kommt vor was? Vor beliebte Handlung, vor Nafila. Jetzt, Juraij hat weder Al-Asr, noch Al-Fajr, noch Al-Duhr gebetet. Freiwilligkeitsgebet. Er steht und betet. Jetzt kommt seine Mutter und ruft nach ihm. Du, Juraij, antworte mir. Was hätte er machen müssen? Er hätte sein Gebet aufhören müssen und was? Und seine Mutter antworten müssen. Das ist genauso der Fehler, wenn jetzt jemand kommt, betet, Tahiyyat al-Masjid. Der Imam steht da, sagt zu demjenigen einen Hinweis, Aqim al-Salah. Rasul sallam hat gesagt, Iza uqimat al-Salah, fala salata illa al-Maktuba. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann gibt es kein Gebet außer dieses Pflichtgebet. Jetzt aber, ich stehe am Ende, mache ich weiter. Ich bin ja am Ende. Aber ich habe gerade Allahu Akbar gesagt. Oder in der ersten Raka'a, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und ich reihe mich ein. Das ist Wissen. Fard, Pflicht, kommt vor. Jetzt, was ist der Fehler von Juraij? Er liebt Allah subhanahu wa ta'ala, aber er hat kein Wissen. Und viele von uns heute sind schlecht zu ihren Eltern, schlecht zu ihrem Vater, schlecht zu ihrer Mutter. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith gesagt, über Abi Huraira, muttafaqun alayh. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte, du Gesandter Allahs, wer hat es am meisten verdient, also meine Zuwendung? Hat er gesagt, deine Mutter. Wer noch, ja Rasulallah? Deine Mutter. Wer noch, ja Rasulallah? Deine Mutter. Wer noch, ja Rasulallah? Hat er gesagt, dann dein Vater. Und viele Gelehrten haben versucht hier, damit ihr das auch mitkriegt, woher diese drei Situationen kommen. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Sie haben dieses Wie Ibn Atiyya sagt, aus dem Koran Surat al-Haqqa genommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Wir haben den Sohn Adams eins anbefohlen, gut zu seinen Eltern zu sein. Seine Mutter trug ihn mit Schmerzen, also die Schwangerschaft. Dann brachte ihn auf die Welt mit Schmerzen und dann sein Entwöhnen hat 30 Monate gedauert. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte hier die Mutter dreimal und einmal mit wem? Mit dem Vater. Vater und Mutter, gut zu ihm sein. Dann hat er die Schwangerschaft erwähnt. Dann hat er die Stillzeit erwähnt. Die Geburt erwähnt. Dann die Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wenn du wusstest, was für Schmerzen die Frauen haben bei der Geburt, wirst du, ich will nicht sagen Mitleid haben, aber du würdest echt Respekt vor denen haben. Wallahi, wenn das ein Mann wäre, er würde zusammenbrechen. Aber guck mal, woher diese Kraft? Und viele von uns, er verpasst es, gut zu seinen Eltern zu sein und sie sterben. Stell dir mal vor, ich gebe dir eine Situation. Jemand, der verhält sich nicht gut seiner Mutter gegenüber. Und Allah hat uns anbefohlen. Er schlägt sie. Vielleicht er ist schlecht zu ihr. Und stell dir mal vor, diese Mutter stirbt. Diese Mutter stirbt, die ihn getragen hat in ihrem Bauch, die ihn gestillt hat, die nicht geschlafen hat, als er krank war, sie verhungert hat, die hat nicht gegessen, als er hungrig war. Sie war nicht zufrieden, bis er zufrieden war. Und er hat sie so schlecht behandelt und jetzt liegt sie da in ihrem Grab. Und Allah hat ihn recht geleitet. Er hat ihm eine Hand genommen und hat gesagt, geh den geraden Weg. Er fängt an zu beten. Er liest, die Güte zu den Eltern ist Pflicht. Und er möchte diese Sünde, diese Last, die auf seinem Rücken lastet, er möchte sie loswerden. Dann geht er zum Grab, steht da. Wallahi, er wünscht sich, dass seine Mutter aus dem Grab rauskommt, dass er ihr Kopf küssen kann oder ihre Hand küssen kann und sagt, Mutter, kannst du mir vergeben? Mutter, kannst du mir verzeihen? Mutter, das, was ich dir angetan habe. Aber er kann nicht. لَقَدْ أَسْمَعْتَ إِذْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاتَ لِمَنْ تُنَادِي. Wenn die Toten hören würden, dann hätte sie dir geantwortet. Aber die Situation ist weg. Shuraih al-Qadi, der ist berühmt. Als seine Mutter gestorben ist, hat er bitter geweint. Als man ihn danach gefragt hat, warum weinst du? Hat er gesagt, es waren zwei Tore fürs Paradies für mich geöffnet. Als meine Mutter gestorben ist, ein Tor ist zugegangen. Ein Tor ist zugegangen. Deine Mutter. Rasul Sallam sagte, deine Mutter, als wollte er dir sagen, geh dahin, küss ihre Füße. Sag, Mutter, bist du zufrieden mit mir? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns anbefohlen. Jurayj hat hier einen Fehler gemacht. Seine Mutter ruft ihn. Sie ruft ihn, sie will was von ihm und er antwortet ihr nicht. Warum? Weil er sein Gebet für wichtiger hält. Deshalb du als Muslim heute solltest wissen, was Pflicht ist. مَا لَا يَتِمُّ بِهِ الْوَاءِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ بِهِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Eine Sache, die nur durch, also die Pflicht ist, das heißt, nur durch eine Pflicht erledigt werden kann, ist es Pflicht. Das ist eine Grundlage bei Fuqaha. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das ist eine Grundlage bei Fuqaha. Das heißt, ich muss gucken, was sind die Sachen, die mich ins Paradies bringen? Meine Mutter, mein Vater. Was bringt mich ins Paradies? Meine fünf Gebete. Was bringt mich ins Paradies? Dass ich meinen Nachbarn keinen Schaden zufüge. Was bringt mich ins Paradies? All diese Sachen. Das Zweite, dass wir sagen zu den Vätern, verflucht eure Kinder nicht. Die Mutter von Jurayj hat ihren Sohn hier verflucht, als er ihr nicht geantwortet hat. Und es gibt Leute, morgens, und abends und mittags verfluchen sie ihre Kinder. Und Rasul Sallam hat gesagt, drei Bittgebete werden erhöht. Kein Zweifel. Des Reisenden auf der Reise, desjenigen, dem Unrecht zugefügt wurde und der Eltern. Und Rasul Sallam sagte folgendes, soll ich euch über die schlimmsten Sünden erzählen? Hatte gesagt, ja. Hatte gesagt, wenn die Eltern weinen, weil du ihnen Unrecht zugefügt hast. Stell dir mal vor, dein Vater oder deine Mutter weinen, weil du ihnen Unrecht zugefügt hast. Und dann, er war liegend, hat er sich hingesetzt. Er hat gesagt, ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur. Und das Lügen, die Verleumdung. Die Sahaba in dem Hadith haben gesagt, wir wünschten, er würde schweigen. Khalas, wir haben verstanden, ja Rasulallah. für die Wichtigkeit, für die Lügen verbreiten über die Menschen. Juraij, Al-Abid, die Leute haben gehört von der Frau, dass sie ein Kind mit wem? Mit Juraij hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Grundlage gegeben und hier möchte ich At-Tawassu. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt in Surat Al-Hujurat, die Gemäscher, O ihr diejenigen, die Iman habt, wenn ein Widersetzer zu euch mit einer Nachricht kommt, schafft Klarheit. Schafft was? Klarheit. Heute, wie viele Leute werden beschuldigt durch eine Aussage, von der wir nicht wissen, ob sie richtig ist oder nicht. Auch eine andere Sache. Jemand sagt über irgendjemand, ich habe gehört, der flirtet immer mit Frauen. Jetzt guck mal, meine Frage jetzt. Hat er mit dir geflirtet? Nee, mit mir nicht. Woher weißt du das? Meine Freundin hat mir das gesagt. Okay, wir fragen die Freundin. Hat er mit dir geflirtet? Nee, mit mir nicht. Jemand hat mir das erzählt. Und du wirst immer so bleiben. Jemand hat mir das erzählt. Aber wo ist das Ergebnis? Wo? Verstehst du? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, jemanden zu beschuldigen, bevor wir Klarheit schaffen. Das ist eine Grundlage. Und Rasulullah s.a.w. hat gesagt, in Hadith Abi Huraira, muttafaqun alayh, iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Vermeidet die Vermutungen, denn die Vermutungen sind die schlimmsten Lügen. Vermeidet die Vermutungen. Wallahi, ich gehe jetzt vorbei, ich kenne meine Nachbarin. Die ist aber vielleicht mit ihrem Onkel, die steht da. Ich kenne den Onkel nicht. Geh nach Hause, wallah, Mutter. Unsere Nachbarin, die steht gerade mit jemandem am Flirten. Obwohl ich weiß nicht, ob es ihr Onkel ist. Ich kenne nicht die ganze Familie. Also Vermutungen. Juraij, guck mal, der Unterschied zwischen der Zeit, in der wir leben und wie schwer sie ist. Heute derjenige, der zu Allah ruft, ist ein Extremist. Jemand, der ein Bart trägt, Terrorist. Eine Frau, die Kopftuch trägt, wurde von ihrem Mann gezwungen. Oder was sagt man, schwarze Witwe, oder was ist das, schwarze Witwe, sagt man auch. Ah, schwarze Witwe oder was weiß ich was. Oder Schläfer. Ja, es gibt Muslime, die lange schlafen, ja, ich weiß. Die schlafen gerne. Nicht? Es gibt Muslime, die schlafen halt lange, was soll man machen? Subhanallah. Aber guck mal in den Mawazin. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wird der Ehrliche zu Lügner gehalten. Und der Vertrauenswürdige zu Vertrauen unvertrauenswürdig. Also der ist nicht vertrauenswürdig. وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا رُوَيْبِضَ Irgendein Dummschwätzer wird reden. Subhanallah. Schaff Klarheit, bevor du irgendjemals was vorwirfst. Und ich sage unseren Schwestern, unseren Brüdern, bevor wir lästern, sollten wir unsere Zunge hüten. Warum, wenn jemand zu mir jetzt sagt, stell dir mal vor, eine Situation, jemand kommt zu mir, wir reden, sagt, Wallah, der Bruder, ich habe so Schlimmes über ihn gehört. Sag, was interessiert dich das eigentlich? Willst du ihm helfen, besser zu werden, oder willst du nur seinen Ruf schädigen? Qatada, ein Verwandter von Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, und Hadith Tawil bin Bukhari, als er nicht zu der Schlacht von Tabuk gegangen ist, sagte Rasulullah, wo ist Malik? Wo bleibt der Ka'b ibn Malik? Stand ein Mann auf, weil Ka'b ibn Malik war ein reicher Mann, richtig jung, war immer parfümiert, gut angezogen, sagte einer, der wollte sich nicht dreckig machen. Rasulullah fragt, wo ist Ka'b? Ah, der wollte sich, Qatada ist aufgestanden. Hat er gesagt, schäm dich für die Worte, die du gesagt hast. Ja, Rasulallah, bei Allah, wir kennen nur Gutes über ihn. Siehst du, wie schön das ist? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht, aber musst du ihm eine Fdiha machen unter allen Leuten? Und wenn du Gutes willst, ich gehe dahin. Bruder, Assalamu alaikum. Ich habe Allah heute gehört, das und das wurde über dich gesagt. Was ist damit? Und wenn der Bruder sagt, Wallah, ich habe einen Fehler gemacht da in dieser Geschichte, dann sage ich, Bruder, ittaqillah, eine gute Nasiha geben, damit das fruchtet. Das Zweite, sie brachten Juraij wo? Getötet zu werden. Der Gute soll getötet werden. Genauso wie Ali Lut. Lut, kennt ihr? Ali Lut ist der Sohn des Bruders von Ibrahim a.s. Sagten die Leute in der Stadt, Lut und seine Familie sollen aus der Stadt verbannt werden. La ilaha illallah. Was sind die Gründe denn dafür? Innahum unasun yatataharun. Das sind Leute, die sich ständig reinigen. Ja, die haben Manieren, die haben Adab, die betreiben keine Unzucht, die lügen nicht, die stehlen nicht. Ha? Wir wollen die nicht haben. Kich, eklig. Von diesen guten Manieren, die sie haben. Und so ist das heute. Jemand, wallahi, eine Frau, die rausgeht, geschminkt, halbnackt, wird angesehen und besser respektiert als eine Frau, die sich schämt. Und jemand, die sagt, ich gebe meine Hand nicht, wird als extrem angesehen. Aber eine, Küsschen, umarmen, und wie geht's dir, was hast du gemacht? Spitze, gut. Warte. Du hast dich integriert. Du bist endlich integriert, Alhamdulillah. Ja? Subhanallah. Das ist, jetzt kommt Juraij vorbei. Wo stehen die Leute? Sie gehen vorbei, da stehen Prostituierte an der Seite. Und er schaut sie sich an. Was für eine Fitna. Was für eine Fitna. Deshalb, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Gutes für dein Auge wollte, hättest du niemals zu Haram geguckt. Deshalb viele Leute heute fragen, darf ich eine Frau angucken? Warum guckst du dir die an? Ja, du fragst, darf ich eine Frau ins Gesicht schauen? Warum? Was bringt dir das? Ach so, willst du sagen, Subhanallah, der sie so schön erschaffen hat? Senke dein Blick, ist ein Befehl von Allah in Sure 24. Und sprich zu den Mu'minin, die sollen ihre Blicke senken und sich in Keuschheit üben. Und zu den Frauen, die sollen ihre Blicke senken und sie sollen ihre Dekolleté und ihre Haare bedecken. Aus dem Koran. Aber der Fluch seiner Mutter hat ihn erreicht. Deshalb wir sagen heute zu den Eltern und zu den Kindern, verflucht eure Kinder nicht. Und die Kinder sollen ihre Eltern nicht verfluchen. Wallahi al-Azim, wie oft wurde jemand verflucht von seiner Mutter und dann siehst du das in seinem Leben. Er hat seine Abitur jetzt gemacht. Er hat seine Arbeit jetzt angefangen. Er hat die Frau geheiratet, die er wollte. Und nachdem er geheiratet hat, er kann die Frau nicht mehr sehen. Er kann nicht mal in Ruhe schlafen. Das Geld, was er hat, kann er nicht mal genießen. Durch was? Durch den Fluch seiner Mutter. Und es gibt Geschichten im Islam, in der islamischen Gemeinde, die passieren, wie Leute mit ihren Müttern umgehen. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Sollte Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener direkt bestrafen, diese Leute würden nicht mal eine Sekunde auf dieser Erde bleiben.